Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. Ich begrüße Sie auf dem Flug 713,4 von Salzgitter nach Wyoming. Unsere Flughöhe beträgt derzeit 49 Meter unter dem Niveau bei einer Fluggeschwindigkeit von 2 Bar. Ab 1000 Milligramm wird übrigens die Schmerzgrenze durchbrochen, dann kann es einen lauten Knall geben. Ich bitte Sie, das zu beachten. Nun möchte ich Ihnen meinen Co-Piloten vorstellen, der auch ein paar einleitende Worte sagen wird. Hallo, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, und ich bin hier, um Ihnen folgende Angebote zu machen, und zwar, wenn Sie auf Sightseeing stehen, dann sehen Sie doch einmal zu Ihrer Linken aus dem Flieger, dort sehen Sie gerade die Nordessen-Berge, sehr interessant, gehören neuerdings zur Balsen GmbH. Für das Essen heute haben wir zwei Gerichte zur Auswahl, die unsere bezaubernde Stewardess Cheyenne Joanna vorstellen wird. Und zwar Cheyenne, was gibt es denn? Entweder Rippchen mit Gemüse oder Schweinskopfsülze. Danke Cheyenne. Und nun kommen wir zu einem speziellen Bordangebot für die Leute, die gerne ein bisschen zollfrei einkaufen möchten. Wir haben hier erstklassige französische Nutten, die Ihnen einen zollfreien Blowjob für nur 5 Mark das Stück geben. Außerdem haben wir heute das besondere Angebot, vorhin im Aldi-Markt gekauft. Gemüsesuppe im praktischen Tetrapack kann man jetzt trinken, denn die Nächte in Wyoming sind sehr lang und staubig, da ist man froh über so etwas. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bitte stellen Sie jetzt das Hören schlechter Musik ein, lauschen Sie dieser Platte weiter und auf Wiedersehen.